suspicious of rock bands. The message may be, make me rich. That's not rock and roll. Welcome to the world of electronic music. For you.

an diesen Klang von Jugend auf gewöhnt. An diesen Klang von Jugend auf gewöhnt. Diesen Klang von Jugend auf gewöhnt. Eins, zwei, drei. Der Plumpsack geht rum. Eins, zwei, drei. Der Plumpsack geht rum. baby. Thank you. Wir sind Puppe, wir hängen an den Fäden der Macht und sie lassen uns tanzen, Tag und Nacht. Wir sind Puppe, wir hängen an den Fäden der Macht und sie können uns gängeln, Tag und Nacht. We'll be right back.

FM 80. Schmerz ist in mein Herz. Dein Schmerz ist in mein Herz. Brain, brain, hurts my brain. Brain, brain, really hurts my brain. Dein Schmerz ist in mein Herz. Dein Schmerz in mein Herz. Thank you. We'll be right back. Elektronisches Radio. The one. The only. The classic. Elektronisches Radio. Elektronisches Radio. Thank you.

My name is Floyd from Taylor Cross, and I am a scientist. I work in my laboratory, and I say, I am Floyd from Taylor Cross, and I do research in digital sound and rhythm. Voice on to the craft. Und ist ein Wissenschaftler. Ich untersuche digitale Klänge und Formen. Ich untersuche